Also das ist nochmal der Titel, die Rechnung bitte, Überlegung zur aktuellen Inflation. Der Ausgangspunkt von meinen Überlegungen ist relativ simpel. Ein Pfund Kaffee kostet 4,99 €, ein Notebook 379 €, Toilettenpapier 10 Rollen 5,65 € aktuell. Was sieht man daraus? Preise setzen eigentlich immer zwei Dinge in Beziehung zueinander. Auf der einen Seite eine bestimmte besondere Ware und dann auf der anderen Seite eben Geld, den allgemeinen Ausdruck von abstrakten kapitalistischen Reichtum. Das gilt auch für den Verbraucherpreisindex, der so alles zusammenzählt, was so Menschen eben als Endverbraucher im Schnitt so vor sich hin konsumieren. Und dann ergeben sich eben so Preisentwicklungskurven wie diese, die ich hier eingeblendet habe. Der Unterschied zu diesen Einzelpreisen von Kaffee und Co. ist einfach, dass es sich hier um einen Warenkorb handelt, also nicht um eine Einzelware, sondern irgendwie gewichtet, wie viel da eben im Durchschnitt eingeht ins Budget eines Otto-Normalverbrauchers oder Lieselotte-Normalverbrauchers. Aber eben wie bei allen anderen setzt eben auch dieser Preisindex diesen Warenkorb in Beziehung zum Geldausdruck. Und das bedeutet natürlich auch, wenn man so eine Preissteigerung hat, wie sie hier auf der Grafik zu sehen ist, dann kann die eben von zwei Seiten herkommen. Sie kann von der Geldseite herkommen, vom Geldsystem, dass da was passiert ist, oder vom Warensystem, von der Warenwelt, dass da Ereignisse stattgefunden haben, die diese Inflation erklären. Wenn man die Geschichte historisch betrachtet, was für Tautologie, dann gab es bisher beides. Zum Beispiel die Hyperinflation, die man ziemlich genau vor 100 Jahren in Deutschland hatte, die kam also recht eindeutig vom Geldsystem her. Sprich, die war halt das Ergebnis einer durch den verlorenen Ersten Weltkrieg ausgelösten völligen Zerrüttung des Geldwesens, wo eben der Staat seine Ausgaben aus der Druckerpresse finanziert hat, also da eben das zu entsprechenden inflationären Entwicklungen gegeben hat. Die heutige Inflation oder der Inflationsschub, das ist eine Kernthese, die fällt in die Warenwelt und wird von der Warenseite verursacht. Und das kann man daran festmachen, dass eben bestimmte Schlüsselgüter sich eben aufgrund von Verwerfungen in den güterwirtschaftlichen Beziehungen enorm verteuert haben. Das ist bei einer Inflation, die von der Geldseite ausgeht, nicht der Fall. Also da steigen alle Preise gleichermaßen. Und hier haben wir aber eben eine Entwicklung, zum Beispiel eben vom Gaspreis, wo eindeutig rein schon an dieser Statistik abzulesen ist, hier ist ein völliger Ausreißer. Da ist also ein bestimmtes Gut, das aus bestimmten Gründen nach oben geschossen ist und dann halt den Rest hinterherzieht. Aus bestimmten Gründen und eben nicht eine einseitige, eine allgemeine inflationäre Entwicklung, die von allen Gütern gleichzeitig ausgeht. Das kann man ganz gut festmachen jetzt habe ich, glaube ich, was übersprungen. Da passt was nicht. Ja, da ist mir jetzt eine Statistik rausgerutscht. Ich hatte noch eine zu nah. Du hast dich stumm gestellt. Bin ich jetzt wieder da? Ja. Also bei den Lebensmittelentwicklungen sieht man das auch sehr deutlich, dass halt die Preisanstieg doppelt so groß wie die Inflation. Und das kann man eben auch ganz gut festmachen an einer statistischen Unterscheidung, die sich eingebürgert hat. Warum kann ich jetzt nicht blättern? Jetzt habe ich ja irgendwie ein länger Problem mit meiner Präsentation. Was habe ich da gemacht? Ach, Kinder. Ja, so geht's dann. Da gibt es eben eine Unterscheidung zwischen Kerninflationsrate und Gesamtinflationsrate. Das macht das Statistische Bundesamt, diese Unterscheidung. Gesamtinflationsrate ist eben dieser Warenkorb und Kerninflationsrate ist, das sind die Kosten für Heizung und Nahrungsmittel rausgerechnet und für Energieversorgung, weil die stärker schwanken als andere und für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung halten sie eben die Kerninflation für wesentlicher, also wenn man von diesen Produkten absieht. Und da sieht man eben, wie diese speziellen Produkte die ganze Entwicklung ziehen. Und wie die Übersetzung ist, ist ja vermutlich nachvollziehbar. Jetzt bei so einer von bestimmten Schlüsselgütern ausgehenden Inflation. Zum einen wirkt es eben direkt auf die Gesamtinflationsrate, weil es halt ein Teil des Warenkorbs ist, weil eben Otto Normalverbraucher auch Strom braucht und heizen muss. Also die geht unmittelbar in den Warenkorb ein und indirekt, und das drückt sich dann in der Kerninflation aus, hat es nochmal eine Wirkung, weil natürlich auch die Unternehmen, die Gütermarktwaren produzieren, Energie brauchen und entsprechende Kostenfaktor hat und diese Kosten dann natürlich versucht umzulegen, wenn soweit es geht. Und dann drückt es eben auch auf die Preise von anderen Gütern. Aber der Ausgangspunkt ist eben, sind diese Schlüsselgüter. Und das ist natürlich klar bei einem Schlüsselgut wie Energie oder eben Gas, Strom. Das geht eben in sehr viele Produktionsprozesse ein und ist überall ein Kostenfaktor. Also insofern hat es mit unterschiedlicher Gewichtung immer eine Bedeutung. Ja, wenn man sich zur gängigen Erklärung mal geht, wieso jetzt eben diese Güter so teuer werden, da ist die Standarderklärung, die man in jedem VWL-Lehrbuch liest: Je knapper ein Gut ist, desto höher ist ein Preis. Also Preise drücken eben Knappheitsverhältnisse aus und das ist eigentlich, da wird kein Unterschied gemacht zwischen Energiemarkt oder Markt für Schrauben oder Haarschnitte. Also das ist immer dieselbe Annahme, es sind halt Knappheitsrelationen, die da abgebildet werden. Und Güter und Dienstleistungen verteuern sich, wenn eben die Nachfrage höher ist als das Angebot. Diese Standardargumentation, die wird natürlich jetzt auch angesichts der explodierenden Nahrungs- und Energiepreise bemüht. Die Preise steigen, weil zu wenig Energieträger und zu wenig Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. An der Sicht ist natürlich so viel richtig. Der Ausgangspunkt der Energiepreisexplosion ist der Ausfall von russischen Gas- und Öllieferungen und auch die Lebensmittelpreise hätten nicht derart kräftig angezogen, wären nicht wichtige Exporteure von Agrarprodukten ausgefallen. Allein die Ukraine lieferte zuletzt, also vor Kriegsausbruch, 14% der am Weltmarkt gehandelten Getreidemenge an Weizen, Gerste, Mais, zusammen mit Russland ungefähr 30%, also was Getreideexporte angeht. Das ist natürlich ein Faktor, logisch. Allerdings macht dieses Ökonomengerede von Knappheit alle Katzen grau und vernebelt, dass eben diese Preisbildung auf dem Energie- und Rohstoffmarkt und auch auf dem Nahrungsmittelmarkt anders funktioniert als die Preisbildung bei Haarschnitten, Schrauben oder Autos. Und dieser Unterschied, der betrifft jetzt sowohl die aktuelle Situation wie auch die langfristige Perspektive. Bleiben wir zuerst mal bei der aktuellen Situation. Da haben wir hier eine schöne Statistik, die Grafik, die den Gaspreis an der Energiebörse darstellt. Und da haben wir netterweise auch schon die bestimmte Ereignisse, die hier Preisexplosionen ausgelöst haben, zacken. Und das Interessante ist, die haben erst einmal mit realer Verknappung, also in dem Sinne, dass die Güter noch nicht mehr verfügbar sind, erstmal nichts zu tun, sondern die sind immer auf die Zukunft bezogen. Also wir haben es eben mit Energiebörsen zu tun, an dem die da einen großen Einfluss auf die Preisbildung haben. Und die verarbeiten Zukunftserwartungen. So wie an den Aktienmärkten eben steigende Kurse positive Zukunftserwartungen ausdrücken, so drücken sich eben an diesen Rohstoffbörsen die Erwartungen von Missernten, von Lieferunterbrechungen, von Kriegen und entsprechenden Ausfall von Lieferungen in steigenden Preisen dieser Güter aus, also bevor sich das realisiert als eben Erwartung. Und die sind nicht unbedingt an reale Verknappung schon gebunden. Ganz interessant ist da eben zum Beispiel dieser Ausschlag im August. Da ist von den Gasströmen gar nichts passiert. Da wurde eine Gasleitung gesprengt oder mehrere, die schon abgeschaltet waren oder wo eben kein Gas mehr geliefert wurde. Also die für die Versorgung irrelevant waren. Trotzdem ist innerhalb einer Woche der Gaspreis um 40% hochgeschossen. Also das demonstriert es, da geht es nicht um die tatsächliche Verfügbarkeit, sondern die Antizipation von möglichen Verknappungen und entsprechenden Bewegungen. Und da wirken eben diese Börsen, diese Rohstoffbörsen wie Preiskatapulte, also die reale Verknappung eben vervielfachen. Und diese Entwicklung an den Börsen, an den Rohstoffbörsen, die schlägt sich aber halt dann früher oder später, das bezieht sich hier natürlich alles auf den Großhandel, aber früher oder später kommt es dann natürlich auch beim Endkunden an und wird dann inflationstreibend. Diese Rolle ist natürlich jetzt der Rohstoffbörsen, dass die da diese Katapultfunktion ausüben, die ist natürlich nicht unentdeckt geblieben. Selbst die Wirtschaftswoche sprach im Sommer eben angesichts solcher Entwicklungen. Da ging es vor allem um den Strommarkt von einem Energiepreispoker zulasten der Verbraucher. Also da wurden eben auch Lieferungen dann zurückgehalten und Kapazitäten runtergefahren. Allerdings, dafür ist man ja auch die Wirtschaftswoche, wird dort die Preisexplosion als eben krisenbedingter Ausreißer behandelt. In der Vergangenheit waren die Energiepreise langfristig eben relativ stabil, auch natürlich mit Aufschlägen, aber nicht zu solchen Extremitäten. Folglich so die Erwartung, dass dieser Zustand sich eben nach dem Krieg dann auch wieder herstellen. Dummerweise spricht aber eben einiges dafür, dass sich das Problem zu einem strukturellen verfestigen könnte. Natürlich wäre morgen der russische Angriffskrieg zu Ende und würden die Lieferbeziehungen wieder aufgenommen, dann würden die Preise für Gas an den Energie- und Rohstoffbörsen wieder purzeln erstmal. Was aber bleibt, und das meine ich mit struktureller Ebene, das ist die ökologische Krise und der Versuch der Politik, die ökologische Krise gleichzeitig zu vereinbaren, deren Überwindung, also den Ausstieg aus dem Fossilismus mit einem Festhalten an dem heiligen Prinzip des Wachstums. Ach, da habe ich einige jetzt überschrieben. Und da gibt es eben ein Problem. Wachstum ist gebunden an Naturressourcen. Und das Ende des Fossilismus bedeutet nur eine Verlagerung von einer Naturressource auf andere. Und diese Naturressourcen sind nicht beliebig vermehrbar. Und das heißt aber eben zwangsläufig, dass bei bestimmten Teilen des primären Sektors, also des Bereichs, wo es um unmittelbare Naturaneignung geht, Landwirtschaft, Rohstoffgewinnung, ein strukturelles Missverhältnis von Angebot und Nachfrage eigentlich vorprogrammiert ist. Also solange eben Wirtschaft auf Wachstumskurs sein soll und gleichzeitig aber mal bei der Auswahl der Energieträger wählerischer wird, hat man da ein Problem. Deswegen habe ich hier diese Gleichung aufgestellt. Wachstumspolitik plus Abschied vom Fossilismus ist Verteuerung der übrigen Naturressourcen. Das ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung, aber die Politik macht die aus bekannten Gründen erstmal nicht. Diese Tendenz ist auch nicht völlig neu. Diese Tendenz zu einer Verteuerung hat schon von Naturressourcen hat schon vor einigen Jahren begonnen. Die hat aber zunächst vor allem die Produktionsmittel des primären Sektors betroffen. Ich mache es an einem Beispiel fest, dass die allgemeinste Naturressource überhaupt ist. Das ist Grund und Boden, in diesem Fall Ackerland. Die Grafik, die bezieht sich auf Mecklenburg-Vorpommern, könntest aber auch irgendein Gebiet in Südamerika rausnehmen. Die Entwicklung ist Pi mal Daumen überall dieselbe. Preise für Grund und Boden steigen steil an. Das ist gerade nach der Krise von 2009, 2010 ein lukratives Anlagegegenstand. Und dieses Produktionsmittel wird eben entsprechend teurer und wird damit natürlich auch für viele unzugänglich. Das ist der Stand gewesen der 10er Jahre, dass es eben die Produktionsmittel war. Das gilt natürlich auch für die Rohstoffgewinnung, weil die mit der Erschöpfung der leicht abbaubaren Ressourcen natürlich immer aufwendiger und kostenintensiver wird. Thema Fracking und Co., aber eben auch Ölschiefer, also wo immer mehr Aufwand getrieben werden muss, um überhaupt noch Energie und Rohstoffe abzugewinnen. Das ist einfach der historische Trend in dem Maße, wie eben die Naturschranke erreicht wird. Und in der jetzigen Phase schwappt die Geschichte aber eben über auf die Produkte auch. Ich bleibe beim Problem der Landwirtschaft. Da haben wir eben eine strukturelle Verknappung von Lebensmitteln. Und zwar eine absehbare, dass man da die perspektivisch ziemliche Probleme einhandeln sich wird weltweit. Der erste Punkt, der eben für eine strukturelle Verknappung von Lebensmitteln spricht, ist der klimawandelbedingte Verlust von Ackerland. Also das schlicht und einfach die zur Verfügung stehende Anbaufläche durch Verwüstung und dergleichen Prozesse geringer wird. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist Flächenfraß, Nutzungskonkurrenz. Also dass schlicht und einfach Flächen umgewidmet werden, die früher mal landwirtschaftlich genutzt wurden, im großen Stil, dass selbst, was weiß ich, in Zeiten der Energiewende der Bau von Windanlagen und Solarpanels, soweit die jetzt nicht auf den Dächern landen, sondern in der Landschaft rumstehen, geht auf Kosten landwirtschaftlicher Nutzfläche. Und Grund und Boden ist nicht vermehrbar. Ergo haben wir hier eine Nutzungskonkurrenz, die zu Ungunsten der Lebensmittelproduktion ausgeht. Und dann haben wir noch als dritten Faktor das Problem, was ich hier in der schönen Alliteration formuliert habe, Tank statt Teller, also dass Ackerflächen, wo Lebensmittel produziert werden, zwar weiterhin als Ackerflächen benutzt werden, aber halt Biomasse oder Biosprit am Ende rauskommt und die halt dann für den Teller nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist die historische Situation, die geschaffen wird durch eben diese Orientierung auf kapitalistische Verwertung und weiter so und Wachstum. Und die geht einher, würde ich eben sagen, mit einer strukturellen Lebensmittelverknappung und damit mit einer Inflation gerade auf dem Gebiet des unmittelbar Lebensnotwendigsten mit. Also das ist sowieso so ein Phänomen, was wir hier haben, dass die Sachen, die teurer werden, das sind die, auf die man schlecht verzichten kann. Also die da unmittelbare Grundbedürfnisse sind, weniger abgeleitete Güter. Aber zurück von der langfristigen Perspektive, was heißt langfristig? Eher mittelfristig, das, was die nächsten Jahrzehnte uns da beschäftigen wird, solange das eben in dieser kapitalistischen Megamaschine so weiterläuft, wie es läuft. Zurück zur aktuellen Situation. Ich habe ja einen für die Energiepreisexplosion verantwortlichen Faktor benannt. Das war eben diese Bedeutung dieser sogenannten Spotmärkte oder eben Rohstoffbörsen. In früheren Phasen kapitalistischer Entwicklung, da spielten die keine große Rolle im Handel mit Energieträgern. Die wurden im Wesentlichen über langfristige feste Lieferverträge abgewickelt. Und da gab es natürlich nicht solche extremen Preisschwankungen. Natürlich Preisentwicklung, aber keine Ausreißer und Explosionen. Im Rahmen der Finanzialisierung der Wirtschaft, da haben die Rohstoffbörsen eben eine Schlüsselrolle in der Preisbildung bekommen. Das ist aber eben beileibe nicht das einzige Problem, was diese Umgestaltung im Rahmen der Energiemärkte im neoliberalen Zeitalter hervorgebracht hat. Machen wir vielleicht eine kurze Zeitreise in meine Kindertage, ins fordistische Zeitalter. Damals zählte der Energiesektor in Deutschland wie in den meisten anderen europäischen Ländern zum Bereich der sogenannten Daseinsvorsorge. Das heißt, dass bestimmte lebenswichtige Güter, unverzichtbare Güter, waren Staat und Kommunen, jedenfalls öffentliche Unternehmen zuständig und die hatten die zur Verfügung zu stellen und zu organisieren. Zum Beispiel eben Strom. Und diese regionalen Stromversorger, die hatten idealerweise die ganze Produktionskette in der Hand. Sie hatten eigene Stromerzeugungskapazitäten, ein Leitungsnetz. Sie waren für die Abrechnung zuständig mit den Endkunden. Und natürlich wurde auch damals in den 60er, 70er Jahren Strom am Schluss der Kette als Ware verkauft und nicht zugeteilt und verschenkt. Und wenn die eigenen Erzeugungskapazitäten nicht reichten, dann mussten die kommunalen Versorger natürlich auch Strom zukaufen, klar. Die verschiedenen Aufgaben, die innerhalb des regionalen Stromversorgers anfielen, die waren aber eben nicht über Marktbeziehungen und über Geldbeziehungen reguliert, sondern die waren eben unternehmensintern nach organisiert. Und das war eben im neoliberalen Zeitalter dann zu wenig Markt. Und folglich hat man dann die öffentlichen Unternehmen nicht nur privatisiert und damit eben auf Profit ausgelegt, sondern die Funktionen, die auf verschiedene Privatunternehmen verteilt, also die Funktionen, die vorher in einer Hand waren und die stofflich zusammengehören. Die Stromerzeugung ist ein eigenes Geschäftsfeld. Die Leitungen gehören eben Netzbetreibern und für die Nutzung sind dann gebührenfällig, die eben von der Bundesnetzagentur festgelegt werden. Und der Vertrieb an den Endkunden ist wieder eine eigene Firma. Die heißen zwar wie früher Versorger, sind aber keine Versorger im Sinn, in dem Sinn, dass sie an der stofflich-technischen Seite der Stromversorgung beteiligt wären, sondern ihr Geschäftsmodell ist einfach das von Zwischenhändlern, die versuchen, Strom billig einzukaufen, um ihn teurer weiterzuverkaufen. Also das nennt sich jetzt Versorger, die das Makeln mit dem Endkunden. Diese Aufsplitterung, die bedeutet aber nicht nur, dass jetzt drei Firmen Profit machen müssen, sie erzeugt gleichzeitig eben einen ungeheuren Regulierungsbedarf. Bleiben wir bei dem Problem Strom oder diesem Feld, Privatisierung hin, Privatisierung her. In Europa gibt es nur ein Stromnetz, das ist eine zentralisierte Struktur. Und in jedem Augenblick muss eben gerade genauso viel Strom ins Netz eingespeist werden, wie gerade in diesem Augenblick auch gebraucht wird. Strom kann man nicht speichern. Solange die Stromversorgung als Daseinsvorsorge jetzt in der Hand der öffentlichen Unternehmen lag, war das ein technisches Problem, nur ein technisches Problem. Seit der Privatisierung ist die Sache insofern komplizierter, als ja nicht nur dafür gesorgt werden muss, dass in jedem Augenblick genug Strom da ist, sondern es muss sich auch betriebswirtschaftlich für alle Beteiligten darstellen. Also sie müssen bei der Preisgestaltung etwa von Stromproduzenten muss dem Rechnung getragen werden, dass bei unterschiedlichen Produktionskosten eben da auch Profite realisiert werden. Und das ist eben ein Problem, wo sich dieses in der letzten Zeit relativ breit diskutiertes Merit-Order-Prinzip rausgebildet hat. Also der Strom fließt ja, wird ja unterschiedlich gebraucht und auch die Versorgung ist unterschiedlich, nachts scheint die Sonne nicht, Solaranlagen fallen nicht, der Wind weht auch unterschiedlich. Gleichzeitig wird eben zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich viel Strom benötigt. Und das muss also irgendwie angepasst werden. Und es geht darüber, dass eben bestimmte Kraftwerke zugeschaltet werden und abgeschaltet werden. Und jetzt haben wir eine Struktur, dass eben die Erneuerbaren sind besonders günstig. Wenn die den gesamten Bedarf decken, was weiß ich, der Wind weht, die Sonne scheint, es ist Mittag, dann kommen nur die zum Einsatz, eine Stunde später schaut es vielleicht schon anders aus. Und dann wird eben zugeschaltet. Und jetzt hat man natürlich auch das Problem, dass Kernkraft und Kohle, die können nicht beliebig an- und abgeschaltet werden. Die können nur deswegen spielen eben Gaskraftwerke so eine große Rolle, weil die eben flexibel sind. Die können eben kurzzeitig an- und abgeschaltet sind aber von den Produktionskosten sehr teuer. Und in dem Augenblick, wo die zugeschaltet werden, bestimmt aber der Preis des Gases den Preis für alle. Also das ist auch der Anbieter, der mit erneuerbaren Energien arbeitet, kriegt dann für die Stunden, in denen eben diese Stromspitzen da sind, entsprechend diese Extragewinne. Also das ist natürlich eine andere Ordnung, als wir es sie hatten unter Monopolbedingungen oder mit eben diesem öffentlichen Sektor. Da wäre es so gewesen, dass einfach die Gesamtkosten abgebildet worden wäre und die hätten sich halt in den Preis übersetzt. Hier muss, damit es betriebswirtschaftlich sich darstellen lässt, gerade noch eben gebrauchte zusätzliche Strom gibt das Level vor, das den aktuellen Strompreis bestimmt. Mit aktuell meine ich jetzt nicht die Schwankungen übers Jahr hinweg, sondern tatsächlich der Strompreis wechselt alle 15 Minuten. Also das ist ein äußerst kompliziertes System, was da entstanden ist, also mit was ganz interessant ist, also wie viel Bürokratie eben notwendig ist, um ein System, was eigentlich nicht auf Marktwirtschaft ausgelegt ist, also auf Zerlegung in einzelbetriebliche Rentabilität, Konkurrenz, sondern eine Kooperationsform braucht, damit irgendwie zu jeder Zeit eben technisch gewährleistet ist, dass aus jeder Steckdose Strom kommt in Europa. Ein Riesensystem, um das kompatibel zu machen mit dieser betriebswirtschaftlichen Rentabilität und übersetzt sich aber eben auch in bestimmte Kostenformen, die da entstehen. Ich breche an der Stelle meine Problemskizze ab. Nicht, weil ich schon alle wichtigen Dimensionen jetzt angesprochen hätte, sondern weil ich noch ein paar Takte zur Lösungsperspektive und zur politischen Debatte verlieren möchte. Das ist umso mehr geboten, als eigentlich die öffentliche Diskussion zumindest, soweit sie von den politischen Gruppierungen bestimmt wird, eigentlich in einem grotesken Missverhältnis steht zu lösenden Problem. Das Missverhältnis betrifft zunächst mal den Zeithorizont. Der Politikbetrieb, der tut so, als ging es um kurzfristiges Problem, Ukraine-Krieg, alles furchtbar, aber irgendwann ist der vorbei und dann kann man halt wieder auf den alten Kurs zurückkehren und diese Mechanismen eben so beibehalten. Wir haben es aber eben nicht mit einem kurzfristigen Problem zu tun, nicht nur, dass in den Sternen steht, wie lange dieser Angriffskrieg in der Ukraine noch währt, wie lange diese Zerstörung der alten Lieferstrukturen bleibt. Das weiß man nicht. Weitere Konflikte dieser Art sind eher wahrscheinlich, dass dieses Konfliktmuster da sich ausbreitet. Und auf solche Situationen ist eben so eine privatisierte Infrastruktur nicht ausgelegt. Die ist extrem störanfällig gegen solche Entwicklungen oder übersetzt die eben in Preissprünge und löst dann natürlich innenpolitisch Verwerfungen und ökonomische Verwerfungen aus. Und hinzu kommt eben, was ich vorhin schon thematisiert hatte, wenn der Kapitalismus auf Wachstumskurs bleibt und auf seine Naturschranke zugrast, muss sich das ökonomisch in der Verteuerung der verbleibenden Naturressourcen niederschlagen. Also hier haben wir ganz grundsätzliches Problem, dass da andere Stellschrauben eigentlich bedient werden müssen, als die Politik sie bedient. Da geht es im Augenblick die Debatte darum, hauptsächlich, dass der Staat bestimmte Kosten übernimmt. Also es geht halt auf den Staatsdeckel und nicht auf den privaten Deckel einen Teil der gestiegenen Kosten. Aber was nicht thematisiert ist, ist irgendwie an den Mechanismen rumzudrehen, die dafür verantwortlich sind, dass die Marktpreise dermaßen nach oben schießen. Es geht nur darum, wer die Kosten dann trägt. Aber nicht über ihre Entstehung wird eigentlich wenig diskutiert. Und das sind eben wären die Fragen, die aufzuwerfen wären. Also sprich, Abkehr vom Wachstumsimperativ, um natürlich dieses Missverhältnis zu beheben, was sich unter diesem Wachstumsregime automatisch herstellt zwischen der Verknappung der Naturressourcen und die dann eben auch für lebensnotwendige Bedürfnisse unzugänglich werden. Und dem Imperativ, die Megamaschine braucht eben einfach immer mehr Ressourcen. Also da ist eigentlich die ökologische Frage und die Frage der Lebenshaltungskosten miteinander verschwistert. Also Abkehr von der Wachstumsgesellschaft ist auch Anti-Inflation auf der Ebene. Die andere Stellschraube, das sind eben diese Preismechanismen, die ich da jetzt an diesem Merit Order Beispiel versucht habe zu skizzieren. Der primäre Sektor, und das gilt eben nicht nur für Strom, sondern alles, was so mit dieser Frage der unmittelbaren Naturaneignung angeht, da spielt der Markt verrückt. Da wird er die nächsten Jahrzehnte Preisexplosion produzieren. Und darf eben nicht dem Markt überlassen werden. Das heißt aber, dass diese Schlüsselressourcen einer anderen Logik unterworfen werden müssten, sprich eine Abkehr von Marktmechanismen zugunsten tatsächlich einer Bewirtschaftung. Ich würde so weit gehen, als Perspektive an die Wand zu malen, um ein schönes, griffiges Schlagwort zu haben, so eine Art Antikriegswirtschaft zu etablieren. Antikriegswirtschaft im doppelten Sinne. Erstens die im metaphorischen Sinne eben den Krieg gegen die Natur beenden. Aber auch im Sinne der Konfrontation jetzt mit diversen autoritären Regimen, die ja alle irgendwie über so Rohstoff- und Rentenimperien funktionieren. Also ob jetzt Katar oder Russland, die Einnahmen dann eben über die Rohstoffentwicklung und deren Preise bestimmt. Da gibt es eben die paradoxe Situation, dass kriegsbedingt diese Einnahmen eben dann auch für die Kriegstreiber steigen. Das ist irgendwie eine etwas ungünstige Situation. Also auch in diesem Sinne meine ich diesen Ausdruck der Antikriegswirtschaft. Es ist auch Überlegung, ja, nee, ich habe euch jetzt schon überstrapaziert. Ich breche jetzt an dem Punkt mal ab.